Euphrat-Wart geboren, im Jahr 78 kaum. Ein Kind, das früh den Schmerz verstand, die Hoffnung nur im Traum. Die Mutter starb, der Vater trank, die Welt war hart und kalt. Ein Scherenschleifer nahm ihn mit durch Staub und Straßen alt. In Hollands engen Gassen, bei Gaunern und Dieben, lernte er mit sieben das Stehen. Leben so kalt, der Wind weht vom Rhein, der Teufel lacht leis. Fetzer, du kluger, verlorener Geist. Ein Hirtenjunge ward er bald, mit 11 bei einer Bauersfrau. Die Gräfin sah den wachen Blick, so stolz, so wild, so schlau. In Erstonkel lehrt man Pflicht und Fleiß, das ABC, den Zahlenkreis. Doch ihm war's eng, zu still, zu klein, er wollte ein freier Mensch nur sein. Nach Westen zog ihn heiß Verlangen, wo Freiheit lebt und Träume prangen. Er diente erst als Knecht, als Schütze dann, die Hand so sicher wie ein Mann. Doch einer, der für Ketten nicht gemacht, der floh bei Frost in tiefer Nacht und fand im Dunkel Kameraden, ohne Räuber, ohne Gnade. Fetzer, oh Fetzer, Sohn ohne Halt, vom Schicksal gezeichnet, das Leben so kalt. Der Wind weht vom Rhein, der Teufel lacht leis. Fetzer, du kluger, verloren. Nannt man ihn den Fetzer, ein Draufgänger, kein Gottesbeter. Sein Name scholl durchs ganze Land, in Neustadt war er wohlbekannt. Dort brach er nachts ins Rathaus ein, am Silbergold, das Glück war sein. Und als der Turmwächter den Raub dann fand, lag Neuss längst leer von Fetzers Hand. Beim Spiel im Wirtshaus dann, im Windmühlenturm sperrte man den Mann. Noch keiner floh aus dieser Zelle, doch er, der Schlaukopf, pfiffig helle. Band Tücher an die Flügel, sacht sprang 7 Meter in die Nacht und fand die Freiheit ungeahnt und ran durchs Feld, durchs Busch, durchs Land. Vom Schicksal gezeichnet, das Leben so kalt. Der Wind weht vom Rhein, der Teufel lacht leis. Fetzer, du kluger, verlorener Geist. Mit seinen Kumpanen wieder vereint, zog er durchs Land, vom Hunger gepeint. Kein Wirtshaus sicher, kein Pfad mehr frei. Sie lachten laut, das Leid vorbei. Was als die Liebste den Sohn oft schlug, zerriss ihn Schmerz, der tief in ihm trug. Im Zorn, im Streit, der Augenblick so heiß, erschlug er sie und zahlte Preis. Er grub sie still bei Nacht im Sand, das Herz voll Reue, Blut an der Hand. das Rahm stand still, der Henker grüßt leis, Fetzer, du kluger verlorener Geist. Dies alles fraß ihm Seele und Herz, der Teufel lachte, welch grausamer Scherz. In Kölner Markt mit 25 Jahren Grad schickte der Schafott ihn in das Grab. Fetzer, oh Fetzer, Sohn ohne Halt, vom Schicksal geschlagen, das Leben so kalt, dein Ruf zog den Untergang leis. Fetzer, du kluger heut Nacht am Rhein entlang den Glocken lauscht im stillen Klang, der hört im Wind, wenn Schatten ziehen, noch Fetzers Schritt durch die Gassen ziehen.